Ich fuhr mit meinem Auto zu einem Evangelistenkongress nach West-Berlin. An der Grenzübergangsstelle Marienborn musste ich mich einer intensiven Kontrolle unterziehen. Nach der Einsicht meiner Reisepapiere wurde ich gefragt, was wollen Sie in Berlin-West? Ich sagte, ich will einen Evangelistenkongress besuchen. Welche Briefmarken führen Sie denn mit sich? Lautete die zweite Frage. Ich entgegnete, was soll ich denn mit Briefmarken? Der Zöllner wurde energischer. Wenn Sie zu einem Philatelistenkongress fahren wollen, werden Sie doch Briefmarken mit sich führen. Da wurde mir klar, dass der Mann mich falsch verstanden hatte, also erklärte ich ihm, was ein Evangelistenkongress ist. Jetzt wurde die Miene des Zöllners ernster. »Wird dort auch der Amerikaner Billy Graham sein?«, fragte er interessiert. »Ja«, antwortete ich. Was ich dann zu hören bekam, versetzte mich anfangs in ein mitleidiges Lächeln, aber das sollte mir bald vergehen. Der Zöllner warnte mich eindringlich vor diesem militaristischen Graham. Dieser sei ein Kriegshetzer der schlimmsten Sorte. Die Ausführungen des Uniformierten, der inzwischen Verstärkung geholt hatte, endeten mit der Spitze: »Wissen Sie denn nicht, dass Graham immer ein Maschinengewehr in seinem Gepäck hat und es unter Umständen auch einsetzt?« Nun konnte ich mein Lachen nicht mehr unterdrücken. Ich erklärte den verdutzten Zöllnern, dass Billy Graham zwar von einigen Leuten als das Maschinengewehr Gottes bezeichnet wird, er aber so etwas gar nicht besitzt. Mein Gegenüber glaubte mir nicht und überschüttete mich mit einem gut geschulten Redeschwall, und schließlich folgte nun eine intensive Durchsuchung meines Autos. Die Männer fanden bald meine Bibel. Als sie das Buch durchstöberten und Seite um Seite durchblätterten, entdeckten sie eine Spruchkarte mit einem Bibelvers aus Psalm 18, Vers 30, wo es heißt: »Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen.« Unglücklicherweise lag zwischen den Seiten auch noch das Konzept eines Referates, das ich einmal über Jona gehalten hatte. Das Thema lautete Fluchtwege und es ging darum, wie ein Mensch versucht, vor Gott zu fliehen, aber doch wieder von ihm eingeholt wird. Die schriftlichen Notizen und die Spruchkarte mit dem Aufruf, über die Mauer zu springen, waren für die Zöllner Grund genug zur Annahme, dass sie einen dicken Fisch gefangen hatten, einen sogenannten Fluchthelfer. Jetzt lachte ich nicht mehr, denn nun musste ich nachweisen, dass ich kein Fluchthelfer war. 3 Stunden wurde ich verhört. In dieser Zeit musste ich vor etlichen Personen, mit und ohne Uniform, ausführlich meine Predigt über Jona halten. Immer wieder wurde ich von meinen Zuhörern mit Fragen zum Bibeltext unterbrochen. Es war wohl der erste Gottesdienst für die Grenzorgane der DDR. Als ich sie dann von meiner Unschuld überzeugt hatte, erhielt ich meine Bibel und die anderen Tatgegenstände wieder zurück. Ich war erleichtert und konnte meine Reise fortsetzen.